Sagen, Märchen und Teufelslegenden woben sich um den Höllenfürsten. Mittelalterliche Mysterienspiele, Teufelsbeschwörungen. Die Geschichte vom Dr. Faust. Luthers Wurf nach dem Teufel mit dem Tintenfass auf der Wartburg. Grimms Märchen vom Teufel mit den drei goldenen Haaren. Und das Märchen vom Erfinder des Tabaks. Teuflische Inkarnationen in Hexen und Zauberer. Hexenverfolgungen und Ketzerrichter. Mephisto in mancherlei Gestalt, von Christopher Marlowe bis zu Goethe, von Goethe bis zu Thomas und Klausmann. Der Teufel in Volksbrauchtum und Maskenspiel. Der Teufel in Strawinskys Geschichte vom Soldaten. Und in Eislers politischem Faustspektakel.